Macht hat mein Flugzeug entführt. Er frisst nicht seinesgleichen, neidisch auf meinen Meilenrabatt und auch auf meine Verkommenheit. 12. September 2002, 12. September 2002, 12. September 2002, 12. September 2002. 72 Jungfrauen warten auf dich, Beton ausgeschüttet und halb verwest. Ihr fetten Körper regeln sich auf einem Meer aus Sprengstofffüten. 12. September 2002, 12. September 2002, 12. September 2002, 12. September 2002. September 2002.